So, aber jetzt nimmt das auf. So. Nein. Was nein? Nein. Warum nein? Auf geht's! 3, 2, 1 und Action! Und damit herzlich willkommen zum nächsten Karmesin und Purpur-Tagebuch. Und ja, es ist einiges passiert tatsächlich. Das sage ich, glaube ich, jedes Mal. Das habe ich, glaube ich, auch in jedem einzelnen Schwert- und Schild-Tagebuch gesagt. Es ist einiges passiert. Es passiert immer so einiges. Aber tatsächlich ist das tatsächlich hier ein Tagebuch, was direkt mit einem Kuriosum beginnt. Denn ja, das heutige Spielerlebnis, was wir recappen, erstreckt sich nicht nur über den heutigen Tag, sondern auch über das letzte bisschen des gestrigen Tages. Heute haben wir Samstag und gestern Abend zu später Stunde, am Freitag haben wir dann noch gespielt gehabt und dachten uns, ach, ne, machen wir noch ein kleines bisschen. Was wir genau machen, erzählen wir gleich. Aber deswegen, ich hoffe, wir bekommen alles noch irgendwie auf die Kette. Ja, hoffe ich auch. Also man muss natürlich auch sagen, wir haben uns also das Spiel am Release-Tag gekauft und haben angefangen so gegen 10, 11, irgendwie sowas in dem Dreh, glaube ich. Und haben dann an dem Freitag das Spiel über 8 Stunden lang gespielt mit Pausen zwischendurch, wo wir dann nochmal was zu futtern kaufen waren. Und sind dann um 3 Uhr morgens ins Bett gegangen. Und ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist. Ich hoffe, dass ich das, was ich jetzt eben gerade gesagt habe, nicht vergesse, weil ich habe noch eine ganz wichtige Info oder Frage eigentlich an euch. Vielleicht weiß einer von euch, was da passiert ist, weil es gibt eine Sache, an die kann ich mich nicht mehr erinnern, aber dazu kommen wir später. Aber da bin ich mal gespannt. Ich weiß auch gerade nicht, wovon du sprichst tatsächlich. Aber dir wird es wieder einfallen. Da bin ich ja? Okay. So, aber an der Stelle, wir hatten, wenn ich mich recht entsinne, das letzte Tagebuch verlassen mit der Irsa, die Teamstar, Bandenchefin von der Feuerbande. Ja. Und das war ja auch ein sehr, sehr anspruchsvoller Kampf, eigentlich war das, ne? Genau, das hatten wir, glaube ich, auch gesagt gehabt. Ja, und wir sind dann weiter nach Fermanca City zu Enigmara, der Streamerin, ne? Ja, Streamerin, Influencerin. Aber die Stadt, wie kann man sich die Stadt von Enigmara vorstellen? Ne? Wir haben ja halt eine große Influencerin, Streamerin, die halt auch in der Stadt gefeiert wird. Ja, in welcher Stadt bewegt sie sich? Also zum einen verstehe ich es nicht ganz, zum anderen finde ich es aber auch ganz cool. Ich muss aber sagen, ich persönlich mag die Stadt nicht so. Also sie gefällt mir nicht so. Sie liegt an so einer, wie sagt man das, an so einer Mündung, wo halt das, also der Fluss ins Meer quasi hineinfließt. Und wir haben von beiden Seiten quasi die Stadt oder die Städte mit den Häusern und die sind verbunden durch so ein großes Metallbrücken-Dingsbums, wo in der Mitte quasi der Kampfplatz ist, die Arena genau. Quasi. Mhm. Und ich weiß nicht, ich kann mich damit irgendwie nicht so anfreunden. Ich finde es überhaupt nicht hübsch. So von außen, von weiter weg, wir waren ja auf so einer Klippe vorher drauf, wo man runtergucken konnte zur Stadt. Das sah echt cool aus und echt hübsch, aber innen drinne, also in der Stadt drinne, weiß ich nicht. Also ich fand es auf jeden Fall interessant mit diesem brückenhaften Metallkreis und allem drumherum hat so ein bisschen was von so einem überindustriellen Aspekt, so einer überindustriellen Bürostadt etc. Aber ja, genau, Enigmara selbst begrüßt uns dann ja, wie war das? Wir gehen da zur Anmeldung rein, wie gehabt. Wir melden uns ja mit den Arena-Prüfungen dann halt auch entsprechend immer in so einem Gebäude an, mit diesem entsprechenden Symbol, was dann ja auch irgendwie, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Das kommt ja so ein bisschen daher wie so ein Segelschiff sieht das aus, ne? Es erinnert mich so ein bisschen an Segelschiff, auch mit so einer Welle unten dran und so weiter. Finde ich ganz interessant, ob das eventuell noch eine Bedeutung hat für später, die Top 4 auf einem Segelschiff, die AIDA, keine Ahnung. Wer weiß. Nee, aber nachdem wir uns da angemeldet haben, sind wir ja quasi direkt in Enigmaras Show. Sie ploppt dann direkt irgendwie im unteren Bildschirmrand auf und in der unteren Ecke. Und ja, keine Ahnung, wie kann man sich das vorstellen? Das ist irgendwie weird und inkonsequent gewesen, weil das Ding ist ja, wir als Charakter stehen da quasi vor diesem Gebäude, vor dem Haus und sind dann quasi in ihrem Livestream mit drinne. Also wie wenn so ein Streamer zum Beispiel auf irgendein Video reagiert oder halt sein Spiel da spielt, könnte sie vor so einem Greenscreen zum Beispiel stehen. Aber es gibt ja eine kurze Szene, also sie mag auch nur kurz sein, aber wir gucken sie ja an. Aber eigentlich ist sie ja gar nicht da. Ja. So, das ist, ich hab's nicht ganz verstanden. Ja, da bricht so ein bisschen Pokémon die vierte Wand. Mir fällt gerade ein, wir haben eingangs gar nicht gesagt, von wo bis wo sich dieses Tagebuch bewegt. Das wäre vielleicht ganz gut zur Verortung wegen Spoilern und so weiter. Ist auch relativ hier, ne, bei den, hey, du kannst dir deine eigene Story selbst zusammenschustern, aber um das mal so grob zusammenzufassen, wir haben Enigmara gemacht gehabt, wir haben, oh Gott, was haben wir noch gemacht? Dann haben wir die Kuchenbäckerin besiegt. Genau, das war die Moldrit Arena. Genau, danach haben wir die Unlichtmitglieder von Team Star. So, und genau, und stehen jetzt quasi in einer neuen Stadt mit einem Teilaspekt von einer neuen weiteren Arena dem neuen Abenteuer gegenüber. Und ja, genau. Also wir haben Enigmara. Du hattest eben gesagt, dass du das ein bisschen inkonsequent fandest. Den Eindruck teile ich komplett. Ich habe mich auch total gewundert von wegen so, hä, wie was, hä? Sind wir jetzt quasi, also sehen wir die Aufzeichnung scheinbar, aber wir sind ja auch das Kamerabild, was quasi unsere Third-Person-Perspektive ist. Fand ich sehr, sehr, sehr, sehr Meta-Ebene. Aber das Meta-Ebenen-Spiel geht ja dann noch weiter. Wir haben ja Direktor Clavel, der dann komplett random auftauchen scheint, ja, aufzutauchen scheint und für ein Versteckspiel für Enigmaras Arena-Prüfung zu haben ist, was ich, also diese ganze Herleitung an der Stelle fand ich komplett weird, weil was macht der Charakter da? Der taucht aus dem heiteren Himmel auf. Es ist ja nicht nur so, dass der Charakter scheinbar auf supportender Ebene, was die ganze Team-Star-Geschichte angeht, immer mal wieder auftaucht und unendliche Zeit hat, obwohl er der Leiter dieser Akademie ist, aber scheinbar halt auch irgendwie für irgendwelche Mätzchen für Influencerinnen und Streamerinnen zu haben ist, finde ich unfassbar random, oder? Aber ja, irgendwie war es witzig, so ihn dann zu suchen in diesen, ich sag mal, drei Bildern in Anführungsstrichen. Es sind ja quasi Bewegtbilder, also Live-Bilder in der Stadt. Also über die Kameras werden die Bilder halt eingeblendet und dann muss man ihn eben suchen. Aber ja, so ganz verstanden habe ich es auch nicht, wieso, weshalb, warum er ausgerechnet da ausgewählt wird. Aber es brauchte wahrscheinlich irgendeinen Charakter, der, ich sag mal, in irgendeiner Weise auffällig ist, wobei alle Charaktere in dem Spiel bis jetzt sehr auffällig sind und Wiedererkennungswert haben. Aber ja, keine Ahnung. Ja, sehe ich ganz genauso. Also eigentlich ist jeder Charakter ziemlich markant und prädestiniert. An der Stelle, wie gesagt, finde ich es auch sehr, sehr bezeichnend. Wir hatten ja auch bei der Entwicklung von diesem einen Käfer-Pokémon hat auch Witze gemacht mit Slenderman und so weiter. Hier kommen denn, ich weiß nicht, ob das tatsächlich Absicht ist oder so, aber der Schlendermann ist der Term, den Enigmara nutzt für Clavel. Glaubst du, Schlendermann war vielleicht dann doch irgendwie gerade eine, was Netzkultur, Internetkultur angeht, Enigmara und so weiter, vielleicht in der deutschen Übersetzung oder vielleicht auch in der englischen Fassung. Grüße gehen raus an alle, die die englische Fassung gespielt haben. Da bin ich auch mal gespannt, war es Slenderman? Ja, wer weiß, ne? Ich meine, ja, also er schlendert ja nicht durch die Bilder, er sitzt oder steht ja nur, aber keine Ahnung, vielleicht? Vielleicht wurde sich da ein Beispiel dran genommen. Finde ich auf jeden Fall kurios. Ansonsten der Kampf selbst. Also ne, wir haben halt die Spots jeweils, wo Clavel sitzt, identifiziert gehabt und damit uns für den Kampf bereit erklärt und quasi diese Aufnahmeprüfung bestanden. Und dann ging es an den richtigen Kampf. Ja, wenn du an diesen Kampf denkst, wie geht's dir da? Mann, es war so schwierig für mich. Also ich habe echt gestruggelt. War das der Kampf, den ich, musste ich den dreimal machen? War das der Kampf? Oh, also erstens, es war spät, ja, ich war schon so sehr müde und mir hat einfach dieses Traumvogel das Genick gebrochen. Also das war echt schwierig und wenn ich dich nicht gehabt hätte, würde ich da jetzt immer noch dran sitzen. Ja, das ist halt auch fies. Ich fand das halt auch fies, weil ne, Traunmagil hat ja dann, das ist ja das letzte Pokémon von Enigmara, hat ja dann am Ende Schwebe als Fähigkeit und den Terra-Typ Elektro. Und das ist natürlich ein bisschen tricky, wenn man auch, ne, es ist halt so ein, liebe Grüße an das Pokémon Zapplerang, falls du zuhörst. es ist halt schon ein bisschen tricky, was das betrifft. Und genau, und halt gerade, ne, wenn man damit nicht rechnet und auch ein Team hat, was irgendwie dann sich sehr, sehr stark auf das Angreifen von oder gegen Elektro-Pokémon spezialisiert hat, weil ja Enigmara eine Elektrotrainerin ist, auch mit Wumpits und allem drum und dran, und da erstmal alles gut wegbasht und dann natürlich mit den ganzen guten Bodenattacken dann auf so ein Schwebe Traunmagie stößt, ist das halt echt ein bisschen bitter, ne? Von daher, ansonsten, wie gesagt, fand ich's, es ist halt schon ein bisschen zäh gewesen, ein bisschen tricky. Ansonsten fand ich den Kampf halt auch okay-ish irgendwie. Also, ja, wie gesagt, ich glaube, ne, wenn man damit nicht rechnet, und ne, ich hatte ja glücklicherweise meinen Zoolord, was halt sehr, sehr viel halt auch vom restlichen Prozedere weggebasht hat und, ne, also von den restlichen Elektro-Pokémon. Ansonsten so trotz dieses garstigen Kampfes gegen Enigmara, ne, du warst ja großer Fan von ihr. Ist dein Fansein gebrochen? Ich bin immer noch riesengroßer Fan von ihr. Ich liebe sie einfach, wie süß sie einfach schon aussieht. Und ich finde es halt auch einfach richtig, richtig toll, dass dieses Charakterdesign von ihr, was glaube ich, oder was bestimmt auch bei allen anderen so durchgezogen wird, dass es einfach dabei bleibt und dass es sogar bei oder vor dem Kampf, also sie hat ja ihr wie sie die Leute begrüßt, ist Hola, Ciao, Hallöle, so, das rufen halt auch alle Fans, ich glaube, bevor der Kampf losgeht. Und dann ist sogar noch cool, da habe ich jetzt keinen Screenshot von gemacht, das weiß ich aber noch, dass einer der Fans, also das war so eine Sprechblase, die aufgeploppt ist, wo dann irgendwie drin stand, so und so, also so ein Username, hat irgendwie 5000 Poké-Dollar gespendet, und das wird halt bis zum Schluss so durchgezogen, und das finde ich einfach richtig cool, und sie ist einfach süß, ich mag sie. Also trotz der Bitternis des Kampfes ist dein Fansein gegenüber Enigmara ungebrochen. Ja. Sehr schön. Nach Enigmara ging es dann insofern weiter, dass dann hattest du ja weitergespielt gehabt, und dann ist dir tatsächlich ein glückliches Ereignis passiert. Nach Enigmara hat das Karma dich dann wiederum belohnt mit was denn? Und zwar habe ich einen Shiny Gastella gefunden, so ganz random bei der Stadt, also am Strand, ich glaube vor der Stadt, von wo wir gegen Enigmara gekämpft haben. Und man konnte es halt so schon als Shiny von außen auch erkennen. Also es taucht quasi auf der Oberwelt schon als Shiny auf. Und das fand ich ganz cool. Und ja, ich glaube, das ist Schicksal. Weil das Ding ist, du weißt ja, ich mag Gastella eigentlich gar nicht so. Ne? Ich finde es nicht so toll. Die Farben sind ganz hübsch. Aber das Shiny Gastella sieht halt richtig toll aus, weil das ist rosa. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Ne? Ausgleichende Gerechtigkeit und so weiter als Ausgleich für den Kampf gegen Enigmara. Und seitdem ist Gastella jetzt dann auch Teil von deinem Team, ne? Noch ja, also es ist tatsächlich so, was ich halt vorher auch nicht so gedacht hätte, aber was hier wahrscheinlich in dem Spiel auch einfach Sinn macht, ist, dass es mein Team wirklich durchwechselt, zumal ich auch einfach die Pokémon entwickeln möchte. Also wir haben ja zwischen diesen ganzen Arena-Kampf und dieses Herrscher-Pokémon und etc. Streift man ja viel durch die Wildnis, und es ist ja nach links und rechts keine Grenzen gesetzt, und wir haben so viele, vor allen Dingen so viele kleine Pokémon gefunden, die sich mit Sicherheit alle noch weiterentwickeln. Mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal. Und deswegen, ja, tausche ich halt auch immer wieder durch, weil ich das halt auch gerne sehen möchte. So, ja. Ich möchte das für mich selber quasi erfahren. Klar könnte ich jetzt mein Handy rausholen und googeln, wie das dann aussieht oder wie auch immer, aber das macht halt nicht so viel Spaß, wie das einfach selber herauszufinden. Ja. Ich finde generell auch, dass sich neu auf Pokémon einlassen, ist halt auch viel Teil von dieser Experience hier. Aber genau, du hast deinen Shiny Gastella ins Team aufgenommen. Du switcht auch gerne durch. Ich bin mal sehr gespannt am Ende des Spiels, wie dein Team aussehen wird. Und welche Pokémon halt auch bei dir so quasi immer mal wieder reingewechselt werden aus der Box. Dann ging es ja für uns weiter. Wir haben gesagt, hey, nach der Arena ist vor der Arena. Und wir haben uns, ich glaube, das war eine Idee von mir. Ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich gesehen habe, um uns herum, da ist nicht mehr so viel los. Und ich dachte mir, hey, wie wär's, wenn wir einfach mal von dieser Mesalona City, wenn wir von Mesalona City aus einfach mal in die andere Richtung aufbrechen und einfach mal das Gebiet dort erkunden, wo wir noch gar nicht waren. Da sind wir quasi in eine Ortschaft gekommen. Wie hieß sie noch gleich? Sie hieß Moldrit. Moldrit, wo ich mir auch denke, okay, Mesalona, Barcelona, Moldrit, Madrid, ne, kreativ, aber hier hat es sich entpuppt, dass Moldrit eine Art, ich sag mal, Olivenplantage. Ja, Olivenplantage. Wir haben, Grüße an Pocket Neon, wir haben Olini gefunden. Und ja, keine Ahnung, ne, die Arena stand auf unserer Agenda. Magst du erstmal erzählen, wie kann man sich so bildlich diese Gegend dort vorstellen? Du hast Olivenplantage gesagt. Also außenrum um die Stadt sind halt ja, Olivenplantagen. Also man hat halt so Felder, die umzäunt auch sind, mit so kleinen Bäumchen. Und da sind natürlich auch ganz viele Olinis, die da herumstreifen und einfach nur süß aussehen. Und die Oliven ziehen sich auch noch weiter durch. Wie sieht das aus? Oder andersrum, magst du mal, bevor du beschreibst, was genau die Arena-Prüfung dann im ersten Step war, magst du einmal kurz skizzieren, wie deine Reaktion darauf war? Oh mein Gott. Warum? Was ist das hier? Was soll ich jetzt tun? Was ist das, was ist das für ein Fiebertraum? So ungefähr, ja. Genau. Also, die Arena-Prüfungen waren bis jetzt ja immer verschieden. Das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Und dieses Mal war einfach die Aufgabe, einen, ich weiß nicht, er war zwei, also doppelt oder dreimal so groß wie unser Charakter und hat halt also die Form einer Olive gehabt. Und den mussten wir halt in das Tor beziehungsweise in den Korb schießen. Ich weiß nicht, also und mussten halt ein paar Hindernisse vorbei. Ich habe da mich da durchgequält, um die Kurven, über die Hindernisse rüber. Ja, ja. Und du bist da einfach straight durchgewandert, ne? Na, ich habe halt gesehen, da stehen auch Trainer rum, die man bekämpfen kann und dafür die Belohnung bekommt, dass ich die Olini-Absperrungen entferne und die Olini beiseite gehen. Deswegen, das fand ich kurios und ich dachte mir, gerade weil du diesen Weg drüber umgegangen bist, probiere ich mal ganz bewusst deswegen das andere aus, um mal quasi beide Perspektiven abzudecken. Also finde ich super, super witzig, weil es halt auch so super ulkig, schrillig, es ist halt auch nicht besonders herausfordernd, es ist einfach random und fun irgendwie. Genau, die Arena, der Arena-Kampf dann selbst mit der Arena-Leiterin, wie kann man sich den vorstellen? Ja, also ich weiß nicht, wie es ist, wenn man jetzt direkt von der, ich sag mal, Eingangsstadt Richtung Westen geht, statt Osten, so wie wir es gemacht haben. Aber für uns war es halt total easy, weil was hatte sie denn für Pokémon? Käfer, ne? Genau. Käfer-Pokémon. Und ja, also da sind wir beide ja durchgerusht, wie nichts im Prinzip, ne? Ja. Generell ist uns halt auch beiden relativ schnell aufgefallen, also als wir dann halt auch von Mesalona City direkt in Westen weitergegangen sind, das Grundkonzept des Spiels ist ja Open World, du kannst Arenen in jeder Reihenfolge durchgehen, du kannst alles, ne, in der Reihenfolge machen, die du möchtest, wir geben dir das nicht vor, mit einem großen Aber, denn wir haben kein Level-Scaling scheinbar. So, denn die Pokémon, die wir im Westen von Mesalona City angetroffen haben, die haben sich nicht unserem Level angepasst, sondern waren irgendwie Level 8, Level 9, wenn es hochkommt Level 10. Entsprechend war dann halt auch der Arena-Kampf dann besonders einfach, weil die Pokémon halt auch deutlich reduzierteres Level haben von der guten Chefköchin. Nee, der Konditorin. Konditorin, nicht Chefköchin. Und ja, genau, also super, super schade, dass sich an der Stelle halt so ein bisschen das Grundkonzept des Spiels mit der Umsetzung und dem fehlenden Level-Scaling beißt. Ich hätte mir gewünscht, dass man halt auch wirklich sich auch meinetwegen die allerletzte Ecke, die allerhinterste Ecke der Paldea-Region rauspicken kann und das sich anpasst. Ne? Zumal das ja auch bereits Kanon innerhalb des Pokémon-Anime zum Beispiel ist, wo in Pokémon Origins ein Arena-Leiter mit verschiedene Teams antreten kann. Oh, du hast erst den Orden. Oh, du hast noch gar keinen Orden. Oh, dann nehme ich diese Pokémon und jene Pokémon. Also eine ziemlich verpasste Chance, weil es letzten Endes auch wieder bedeutet, dass wir das klassische Prozedere haben, die Arenen etc. in einer gewissen Reihenfolge durchzugehen. Ja, also ich weiß nicht. Es macht einem das natürlich dann jetzt leichter, weil ich ja so Probleme hatte mit Enigmara, dass ich hier jetzt so durchgerusht bin. Ein Glück. Aber ja, es ist ein bisschen schade, ne? Aber ja, gut. Man kann es nicht ändern und man muss jetzt irgendwie damit klarkommen. Ne? Ja. An der Stelle hatten wir auch noch einen Kampf gegen unsere Rivalen. Nemila, ist das ihr Name? Und da haben wir dann auch gesehen gehabt, dass sie, also du hast es gesehen gehabt, ne? Dass sie die erste Entwicklungsform von ihrem Starter hat. Und ja, wie kann man sich, also für die sich darunter nichts vorstellen können, wie Quax in einer einfach weiterentwickelten Form aussieht, Wie sieht es aus? Und was ist der Name dieses Pokémon? Ah, es sieht komisch aus. Es hat, weißt du, wie das aussieht? Die Füße, das sieht aus, als wenn es sich da so Gummihandschuhe drüber gezogen hat, gelbe. und ich weiß nicht, es hat eine komische Pose drauf, weil die Füße so schräg stehen, übereinander, voreinander. Oh Gott, also und der Kopf wird irgendwie immer größer. Ich habe Angst, dass er irgendwann platzt, ja. Der Schnabel ist immer noch gelb, das beruhigt mich ein bisschen. Und der Name, ich versuche es jetzt mal, das ist genauso ähnlich wie bei Pamo. Aus Pamo wird ja Pamamo. Und aus diesem Enterich wird Fuentente. Fuentente. Oh mein Gott. Ja, also an der Stelle lieben Gruß an alle, die den Enterich genommen haben. Ich freue mich ja sehr, dass ihr das Pokémon Liebe abbekommt. Nachdem wir die Arena-Challenge beendet haben, haben wir dann ja auch nochmal einen kurzen Cameo-Auftritt von einer bestimmten Person gehabt innerhalb dieses Anmeldegebäudes. Genau, und zwar die Tante mit den Tentakelhaaren. Tangolos, hallo. Ja, also nein, also sie heißt Sangria. Also Sangria. Sangria, genau. Sangria von der Dame von der Pokémon-Liga. Die Präsidentin der Pokémon-Liga. Das heißt, irgendwann werden wir auf jeden Fall gegen die antreten. Ich weiß nicht, was du sagst. Für mich sieht es so ein bisschen nach Drachen-Pokémon aus, oder? Ja, ich weiß nicht. Wir haben sie ja auch schon vorher gesehen gehabt in dem Klassenzimmer, in dem Lehrerzimmer. Ich tue mich da schwer, irgendwie anhand von ihrer Kleidung da irgendwie auf ihren Typen zu schließen. Natürlich kann es Drache sein. Aber ich würde da tatsächlich, stand jetzt noch nicht meine Hand, ich als Person, die gerne mal Theorien raushaut, würde da nicht meine Hand ins Feuer legen. Dann mache ich das für dich. Aber es ist schwierig. Muss ja nichts heißen, so. Dann sind wir weitergegangen und haben einige, ne, dann dachten wir, hey, lass uns mal ein nächstes Herrscher-Pokémon machen und sind dann auch sehr viel durch die Wildnis gelaufen und so weiter und haben da auch viele neue Pokémon gefunden, unter anderem ein sehr, sehr kurioses und fast schon gespenstisch aussehendes kleines Pokémon mit garstigen Augen und einer garstigen Pokédex-Backstory, dass Schneidezähne verspeist werden. Ja, was verbirgt sich hinter diesen Fakten? Also das Pokémon, mal wieder ein sehr kleines Pokémon, heißt Schillingel. Und es ist, glaube ich, ein kleines grünes Vogel-Pokémon mit ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt eine Eierschale, ich glaube, das ist eine Eierschale noch, was es auf dem Kopf hat. Jedenfalls ist es tatsächlich das Habanero-Pokémon, denn, wie du schon gesagt hast, diese ausgefallenen Schneidezähne werden in der Paldea-Region zum Würzen benutzt und die sollen wohl scharf sein. Also wenn ihr Paella macht, dann besorgt euch Schillingel, Frontzähne, ausgefallen, ich hoffe nur ausgefallene Milchzähne. Ich hoffe nicht, dass ihr einen Schillingel dafür um die Ecke bringen müsst. Und dann könnt ihr eure Paella scharf machen. Ich finde das Design von diesem Pokémon unfassbar weird. Also gerade was die Augenpartie angeht, ich finde das unfassbar gruselig, unheimlich spooky. Es sieht halt einfach ziemlich garstig und seelenlos aus, weil es einfach aussieht, es wirkt so ein bisschen wie leere Augenhöhlen, in die man da reinblickt, durch diesen finsteren und garstigen Blick. Also super, super schwierig. Ja, keine Ahnung. Nachdem wir dann da einige Pokémänner gesehen haben, gefangen haben etc., ging es dann weiter. Wir haben dann den Weg angetreten in Richtung, das war so eine hügelige Bergregion, so eine hügelige Berglandschaft, wo ein Storchen-Pokémon uns erwartet hat. Weißt du zufällig noch den Namen von dem Storch? Das ist das Herrscher-Pokémon Adebom. Also es tut mir ja leid, aber ich habe manchmal echt Probleme mit den Namen von den Pokémon, ne? Jetzt bei Schillingel geht es irgendwie noch, aber Adebom? Ne, normalerweise referenzieren ja halt auch irgendwie die, oder keine Ahnung. Ich tue mich da super schwer, da irgendwie diese Namen aus irgendwas herzuleiten. Ne, wenn da irgendwie noch Storch mit drin oder Klapperini, keine Ahnung. Oder irgendwas mit Baby oder Neugeboren, ne? Ja, keine Ahnung, ne, Adebom, Born, keine Ahnung. Also wir haben ein Storch-Pokémon, yay. Generell super interessant, dass wir viele neue Pokémon haben, die auf Tieren basieren, wo sich Fans halt auch schon lange gewünscht haben, hey, es gibt dieses Tier, warum gibt es das noch nicht als Pokémon? Und da haben wir später auch noch einige Kandidaten, die wir entdeckt haben, aber ansonsten super, super unkonventioneller Name und unkonventionelles Design, denn wir haben ja auch dieses Klapperstorch-Thema, Baby vom Klapperstorch, die Babys kommen vom Storch, der Storch bringt die Babys-Thema in diesem Pokémon vereint, aber auf welche Art und Weise? Also als wir das Pokémon als erstes gesehen haben, dachten wir so, okay, was ist das? Weil es hat quasi von seinem, also vor den Füßen, vor den Krallen, unten am Bauch sozusagen kommt so ein Lappen raus, der quasi so ein Sack bildet, der dann irgendwie am Schnabel endet. Und ich habe jetzt davon leider keinen Screenshot. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, ob dieser Sack, ob es den quasi einfach so in den Schnabel gepackt hat und dann quasi festhält. Ja, ich glaube ja. Das ist auf diese Art und Weise geflogen. Also mit dem Schnabel, der diesen Sack zu einem Sack greift und interessant. Ich weiß nicht, ob ich mich damit wohlfühle. Es ist halt einfach sehr, sehr, sehr, sehr weird, ne? Ja. Also da habe ich dann, wenn ich jetzt jemanden hätte, der sich damit auskennt, habe ich auch einfach viele Fragen. Was zum Beispiel da drin ist, was es selber normalerweise mit dem Sack macht. Und ist das so gesund, das die ganze Zeit so im Schnabel festzuhalten? Fragen über Fragen. Als Belohnung bekommen wir halt wieder eine, auch viel noch an neuen Informationen zu Peppers Background. Wir bekommen eine neue Fähigkeit für unser legendäres Pokémon Miraidon und Koraidon, welches dann in der Lage ist zu surfen. Und ne, wie gesagt, an der Stelle, Pepper hatte ja letztens, das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, ein Mysterium aufgebaut, ein Pokémon womöglich, welches er geheim hält, welches er irgendwie hinter unserem Rücken nochmal irgendwie dann rausholt, nachdem wir ihn besucht haben. Und das wurde jetzt aufgelöst. Welche Story-Ebenen wurden hier zu Pepper hinzugefügt? Ja, das war ja das, was, also ich hatte ja gesagt beim letzten Mal, dass ich fand, dass Pepper in dieser Story für mich, ich sag mal, freundlicher gewirkt hatte und dass ich glaube, dass das Pokémon, was er dort hat, dass er das nicht irgendwie gefangen hält oder sowas, sondern dass das beschützen möchte. Und genau das ist auch der Fall. Ich weiß leider überhaupt nicht mehr, wie das Pokémon hieß. Ich weiß gar nicht, ob das, ach doch, Mastifioso. Das ist nämlich sein Partner. Sieht aus wie so ein großer, alter, wuscheliger Hund. So würde ich es jetzt beschreiben. Und irgendwas ist passiert, dass dieser Hund sich verletzt hat oder so. Und ja, Pepper ist jetzt halt einfach auf die Suche gegangen nach diesen Gewürzen, weil er alles ausprobiert hat, um seinem Partner Pokémon zu helfen und nichts hat gewirkt. Und irgendwann hat er dieses Buch gefunden von seinem Vater, da im Labor oder so, glaube ich, mitgehen lassen, wie auch immer. Und hat dann über diese Geheimgewürze gelesen und ja, versucht jetzt eben seinen Partner Pokémon wieder fit zu machen. Und in dieser Szene, ich fand das auch total, es war ein bisschen traurig, ja, ne? Es war ein bisschen herzzerreißend, aber auch total süß, weil mit der Gabe dieses zweiten Sandwiches mit diesem Gewürz drin, dran, drauf, wie auch immer, konnte es endlich wieder die Äuglein aufmachen. So, man kann die zwar kaum sehen bei den Pokémon, aber das sagt Peppa auch, er weiß ganz genau, dass sie auf sind und das hat ihn auf jeden Fall schon total gefreut und oh, da ist mir dann das Herz aufgegangen, weil ich jetzt diesen armen, für mich alt aussehenden Hund auf jeden Fall auch helfen möchte. Das ist süß gewesen. Ja, ja, ging mir ganz genauso. Also das war halt auch sehr, sehr emotional und ich hatte ja auch sehr viele auch negative Spekulationen gegenüber Peppa, von wegen so, oh, der wirkt irgendwie shady, der auch gerade mit Antiqua und Futurus, ne, an der Stelle, schwierig. Und das hat sich jetzt in sehr viel Wohlgefallen und sehr viel und Flausch und aufgelöst und noch sehr viel mehr an meiner Motivation auch noch dazu beigetragen, dass ich auch noch diesem armen kleinen, wie hieß er, Mofflioso? Mastifioso, dass ich diesem armen kleinen Pokémon helfen möchte, eventuell bald wieder fit zu werden. Was mir dann noch, ne, wir haben jetzt viel über neue Pokémon gesprochen, ein, ich sag mal, altes Pokémon-Design, welches in einem neuen Gewand daherkommt, war ja Schlickter. Kleine Kuriosität, Schlickter hat sich bei mir inzwischen dann auch weiterentwickelt gehabt zu Schlickdri. Wer hätte es gedacht? Ja, wer hätte es gedacht? Es ist halt wirklich kurios und ne, es ist halt rot, es ist halt in diesem Stein drin. Ich finde das irgendwie ulkig, besonders wenn man dann in der Overworld seinen Schlickdri rausholt, um gegen andere Pokémon zu kämpfen und dieser Stein hinter einem herwandert, wo man sich auch denkt, es ist eigentlich perfekt. Es ist eigentlich perfekt. Genau so muss es sein. Ja, wie gesagt, an der Stelle, Schlickdri ist seitdem auch fester Bestandteil weiterhin von meinem Team. Und ja, keine Ahnung, was sind deine Gedanken zu Schlickdri? Ja, es ist schon irgendwie süß mit seinen, ja, dann halt drei Köpfen, wie wir es ja kennen. Ich finde das eigentlich cool, dass die das behalten haben quasi, dass wir jetzt so ein Gegenpendant haben zu Dicta und Dicktri, auch mit einem und drei Köpfen. Und ja, so wie du schon gesagt hast, wenn das da umher, ich weiß nicht, läuft, in Anführungsstrichen, ja. Und so hinter einem her kriecht da und man sieht ja nur diesen Stein, das sieht schon komisch aus. Also. Und das stellt für mich die Frage, wir haben ja auch das Tentacha gesehen gehabt, das Tentagra heißt es. Ja. Sich dann da auch eine, ne, wir hatten es ja auch schon spekuliert, mit irgendeiner coolen Tentoxa-Variante, die dann auf allen acht Füßen läuft. Deswegen, ich bin da sehr gespannt, wie die Weiterentwicklung davon aussieht. Genau, dann ging es ja von unserer Seite auch schon weiter mit dem Team Star Unlicht. Ich sehe hier gerade einen Screenshot. Es ist halt kurios. Ne? Super oft haben wir die Situation, dass wenn wir, ne, zusammenspielen, zusammen in derselben Welt rumlaufen, dass, ja, hauptsächlich ich, weil ich das sehr oft ausreize, dann ohne mein Reit-Pokémon abgebildet werde und dann halt auch quasi als... Ja, wo ich drauf sitze. Ja. Und dann als fliegender kleiner Pokeboy irgendwie durch die Gegend reite. Es ist kurios. Nee, aber ne, wir haben gesehen, in der Nähe ist sowieso schon das nächste Team Star-Versteck, Team Star Unlicht. Nehmen wir das gleich mit. Genau, nehmen wir das gleich mit und ja, was verbirgt sich dahinter? Ja, da haben wir den Boss Pinio. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute, die vielleicht Spanisch sprechen, können sich in der Region hier besser ausdrücken als ich. Jedenfalls ist das, ja genau, Team Unlicht, hast du, glaube ich, eben schon gesagt, war ein Klacks für uns in dem Moment, ne? Also ja. Da sind wir auch super durchgerascht und auch der Kampf dann gegen Pinio. Was hatte er nochmal für ein Pokémon? Hier Gladiantri? Genau. Ne? Und dann eben wieder dieses, ich sag mal, Auto. ging auch besser als bei dem vorigen, bei der Iris. Oder, nee, Iris? Ja, Irsa. Bei der Irsa. Ja, also von daher jetzt nicht für mich nicht so spannend gewesen. Und danach ging es dann nochmal weiter mit einer Cutscene auch, was auch, da waren wieder alle Bosse zusammen, die dann nochmal wieder miteinander gesprochen haben. Und da ging es irgendwie darum, dass Pino früher mal Schulsprecher war und irgendwelche Regeln oder Kodexe oder irgendwas aufgestellt hat, die viel zu hart waren sozusagen. Und dann wurde er halt auch ganz schnell wieder abgesetzt. So, also wieder so eine Rückblende-Gespräch vor einem Jahr und ein paar Monaten, wie wir das beim letzten Mal auch schon hatten. Genau, genau. Also, ne, wie gesagt, da hat man halt auch die Information gehabt, dass er Schulsprecher war bei der Akademie und so weiter. Also diese Rückblenden, die geben halt auch noch einen sehr, sehr guten Einblick, wer diese Charaktere waren vor ihrer Zeit bei Team Star und tatsächlich auch, wie sie strukturell untereinander organisiert sind. Interessanterweise gibt es dann da auch noch weitere Informationen zu dem Gesuch von Team Star, denn diese Bosse suchen tatsächlich eine wichtige Person, die quasi eine Schlüsselfigur von Team Star zu sein scheint. Ja, ihren Big Boss, ne? Der vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren oder so verschwunden ist. Von einer ganzen Weile verschwunden ist, genau. Und seitdem halt nicht, seitdem ist halt der Kontakt abgebrochen. Und mir schwebt sowas im Gedächtnis, wie das Pino erzählt hatte, dass der Big Boss damals auch schon Team Star eigentlich auflösen wollte. Sie halten das jetzt noch weiterhin aufrecht, aber er hat ja dann diese Regeln aufgestellt, die ja besagt, wenn der Boss eines Teams besiegt worden ist, ist er halt kein Boss mehr. Genau. Und dahingehend lösen sich die Teams ja jetzt quasi langsam auf. Und ich denke auf jeden Fall, dass der Big Boss, ich sag mal in Anführungsstrichen Big Boss, ich glaube, er ist gar nicht so groß, also von der Körpergröße her, auf jeden Fall sicherlich auftauchen wird, wenn wir jetzt die restlichen drei auch noch besiegt haben. Da bin ich echt schon ein bisschen gespannt. Ja. Ich habe ja auch schon eine Theorie, oder wir haben ja auch schon eine Theorie, dass eventuell Cassiopeia, die mysteriöse anrufende Person, eventuell der Big Boss sein könnte. Ne? Denn von dieser Person wissen wir, ne, sie will unbekannt bleiben, unerkannt bleiben, weil sie bereits mit Team Star zu tun hat. Und ne, wenn man das so weiterdenkt, ne, wie würden die Bosse reagieren, wenn ihr Big Boss auftaucht, Cassiopeia auftaucht? Ganz interessant ist das eventuell mit der Theorie, die du hattest, dass ja Cassiopeia und Cosima dieselbe Person sind, wobei ich mir Cosima nicht so gut als Big Boss vorstellen könnte, wobei vielleicht, ne, wir haben ja schon den einen oder anderen Plot-Twist gesehen in Pokémon, Chairman Rose etc., wer weiß, ne, was da eventuell noch für eine Storyline hintersteckt, hinter Cosima, Cassiopeia. Es ist auf jeden Fall auffällig, dass Cassiopeia anruft und also immer nachdem wir die Team Star-Leute besiegt haben, anruft und danach Cosima dann direkt auftaucht und da auch verschiedene Referenzen streut, ne? Also ich sag mal, die in Anführungsstrichen Ausrede ist ja, dass sie halt zum Versorgungstrupp von dieser ganzen Sache da gehört. Aber sie hat jetzt gerade nachdem wir dieses zweite Team besiegt haben, auch viele Informationen, sag ich mal, dagelassen, weil sie ja auch eine Hackerin ist und das ist ja Cassiopeia auch. Das ist ja gleich das, was sie uns zum Anfang sagt. Ich bin eine Hackerin, ne? Ich hab halt dein Phone gehackt und du musst mir da helfen oder irgendwie so war das ja. Also es ist schon, für mich, bleib erstmal bei dieser Aussage, dass Cosima und Cassiopeia eine Person sind. Ja, so. Ja. Finde ich auf jeden Fall valide und ich bin sehr gespannt, wenn das alles aufgelöst wird, wie viel von unseren Theorien dann der Realität standhält. Wie ging es denn danach weiter? Wir haben Team Stars versteckt, die von dieser Unlichtbande bezwungen. Wir haben den DJ von Team Star wir haben dem DJ den Stecker rausgezogen. Und ja, wie ging es danach weiter? Ja, wie ging es danach weiter? Wir sind oder wollen, sind gerade auf dem Weg zum nächsten Arena-Kampf und sind ganz vielen Pokémon begegnet. Ne? Also wir haben schon drüber gesprochen, es sind alles mega kleine Pokémon. Und dann können wir ja mal gucken, wenn ich das jetzt hier hinkriege, was wir alle schon so gesehen haben, gefangen haben. Mickrig zum Beispiel. Mickrig haben wir, glaube ich, auf den Weg dahin gefunden oder entdeckt. Und dann noch, dann haben wir noch Kravalloro auch, dieser Vogel, von dem wir erzählt hatten, der das Flugtaxi fliegt oder Flugtaxi in die Lüfte trägt sozusagen. Dann hast du Probleme mit Geosali. Ich stolpere immer über Steine. Jedes Mal, wenn ich von A nach B will, sage ich, oh mein Gott, ich bin wieder über einen Stein gestolpert, weil ich in einem Kampf mit dem Pokémon stecke. Dann haben wir noch Blip gefunden. Das ist mit hundertprozentiger Sicherheit die das Baby-Pokémon oder Vorentwicklung von Vampitz, den wir ja auch in den Trailern schon gesehen haben. Dann haben wir endlich nach einer gefüllten halben Ewigkeit Girafarik gefunden. Irgendeinen komisch hässlichen Hund, also Entschuldigung, aber wie heißt es? Mobtiff? Nee. Einfach nein. Und unter diesen ganzen kleinen Pokémon habe ich ja das letzte Mal erzählt, dass wir oder dass ich ein Zwiebs habe. Und dieses Zwiebs, das sind ja zwei kleine Mäuschen. Ich hatte ja zum Anfang noch gesagt, dass ich noch was, ne, wo du mich jetzt nochmal dran erinnert hast oder ich mich selber quasi was sagen wollte, weil, wie gesagt, da könnt ihr mir ja mal sagen, wie das bei euch war. Es kann natürlich sein, dass wir einfach schon so im Dune waren um 3 Uhr nachts, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Aber wir haben gestern quasi ausgemacht das Spiel, als wir ja bei Enigmara fertig waren. Und als ich heute Morgen das Spiel wieder angemacht habe, habe ich in meinem Pokédex-Eintrag gesehen, einen neuen Eintrag von der Weiterentwicklung von Zwiebs. Und plötzlich hatte ich in meinem Team das entwickelte Zwiebs. So. Und ich habe halt einfach gar keine Ahnung, wie das da reingekommen ist, weil ich habe keine Entwicklung gesehen. Er hat mir nichts angezeigt, nichts gesagt, aber es ist einfach richtig süß, denn aus Zwiebs wird Famiebs und jetzt sind es einfach 4 Mäuschen. Es ist knuffig, es ist wirklich knuffig. Sie haben Babys bekommen. Ich musste auch staunen, als du heute Morgen das Spiel gestartet hast, dann direkt erzählt hast, weil ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das Pokémon sich entwickelt hat. Und ich finde das ultra kurios, dass, ja, keine Ahnung, vielleicht ist das eine neue Mechanik, Entwicklungsmechanik, ja. Oder wir sind einfach um 3 Uhr nachts ultra müde gewesen. Das kann sein, oder ist es wirklich, was ich mir aber eigentlich bei Pokémon nicht vorstellen kann, weil dieses, also ich. Wir haben ja mit Dicktri Pokémon oder, also ja, Pokémon, die halt dann mehrere Pokémon quasi in einem Pokéball sind. Ich weiß aber nicht, ob es schon mal Pokémon gab, weil aus Dickda wird ja Dicktri, aber aus Dicktri kommen ja nicht noch mehr raus zum Beispiel. Und wir haben ja hier jetzt als Zwiebs schon 2 Mäuse. Vielleicht ist das tatsächlich einfach so, dass die über Nacht neu kommen? Weiß nicht. Weil es sind ja Babys. ich werde mich da nochmal einlesen, was das mit Zwiebs auf sich hat. Ich halte es, wie gesagt, auch für wahrscheinlich, dass wir halt an der Stelle einfach um 3 Uhr nachts ultra müde waren und das nicht mitbekommen haben. Aber, ne, wie gesagt, die Verwunderung ist halt auch extrem da. Wir haben aber noch viele weitere Pokémon gefunden gehabt. Flatutu, oh mein Gott, holt euch Flatutu. Es ist einfach so süß. Vor allen Dingen, also wie gesagt, die Pokémon hier sind alle so klein, habe ich das Gefühl. Dieses, das Steinchen, über was du ständig stolperst, hier Olini, Flatutu und auch Zwiebs ist ja mega, mega klein. Was haben wir noch hier? Ach ja, hier Sproxy. Zum Beispiel, oder halt, was wir vorhin gesprochen haben, Schillingel, die sind alle mega klein, die Pokémon. Ja klar, wir haben natürlich auch so Pokémon wie hier Tauros und so, aber ja, aber Flatutu. Ja, wie gesagt, an der Stelle, ultra, ultra schön, diese ganzen Pokémon zu sehen. Wir sind dann ja auch, wie gesagt, wir sind ja gerade auf dem Weg, irgendwie diese nächste Arena-Challenge zu aktivieren. Ne? Durch die Wüste hinweg. Wir waren in Garafosa City, glaube ich, hieß es. Garafosa City. Da wollten wir nämlich die Arena-Challenge starten und als wir ins Gebäude reingegangen sind, da ist dann der Arena-Leiter aus diesem Gebäude rausgerannt in Windeseile und ein anderer Kollege von ihm, der hat dann gesagt, oh ja, oh mein Gott, der hat den Geldbeutel vergessen. By the way, der Geldbeutel ist ein Blutzug-Geldbeutel, was ich ja. sehr knuffig finde. Ich will diesen Geldbeutel. Und genau, und wir sind dann quasi mitten durch die Wüste, jetzt genau ans andere Ende irgendwie gefühlt von dieser Wüste, quer durch und haben da auch viele neue, tolle Pokémon gesehen gehabt. Ein Pokémon, was auf einem Wüstengras basiert, ein anderes Pokémon, was auf so einem Mistkäfer, der so dieser typische Pillendreherkäfer basiert. Auch so klein, auch so winzig. So. Ja. Und bei diesem Wüstengras-Pokémon, ich weiß nicht, da war, also meine erste Reaktion, das ist ein Pokémon, war es so. Aber in der nächsten Sekunde dachte ich mir so, aber das ist doch einfach nur Wüstengras. Aber es war ein Pokémon, so. Ja, ja. Also ich finde das so schön, diese ganzen neuen Pokémon zu sehen und zu entdecken. Wie gesagt, an der Stelle, wir sind aktuell in der Stadt Marinedo oder Marinedo. Marinedo würde ich auch sagen, ja. Marinedo? Nee, Marinedo, weil Stadt, Hafen und sowas da passt. Nee, und an der Stelle mal schauen, was uns hier erwartet. Ob wir eventuell noch von A nach B gejagt werden, weil der Arenaleiter wieder von A nach B rennt und noch was verliert und ihm noch was hinterherbringen müssen. Ja. Seine Einkäufe, sein Fisch oder so. Ich bin gespannt, welche Story sich da verbirgt. Ansonsten, bevor wir hier in dieser Stadt angekommen sind, haben wir dann endlich auch Girafarig gesehen. Es war ein bisschen enttäuschend, weil Girafarig so im Trailer suggeriert, soll sich ja angeblich laut Tausch entwickeln. Ne? Zumindest ist es das, was der Trailer suggeriert gehabt hat. Ne? Oh, da spielen zwei Spielerinnen und Spieler zusammen. Oh, da tauschen sie ein Pokémon. Genau. Oh, Girafarig entwickelt sich. So, und das suggeriert eine Tauschentwicklung. Wir haben dann Girafarig gefangen gehabt, getauscht und es ist nichts passiert. Ich habe dann mal tatsächlich gegoogelt, was ich eigentlich sonst jetzt in dieser cleanen Experience hier eigentlich nicht mache, aber es hat mich so gewurmt und tatsächlich braucht Girafarig eine bestimmte Attacke und mit dieser Attacke ein Level up und ich finde das sehr, sehr irreführend und fast schon sträflich irreführend, dass Girafarig sich an der Stelle hier nicht mit Tausch entwickelt und das so ein bisschen vom Trailer propagiert wurde, ne? Ja, es war ein bisschen doof und ein bisschen enttäuschend, ne? Also gerade weil ne, man macht dann den Tausch und macht sich die Mühe ja auch, das Girafarig zu fangen und dann in diesen Link-Tausch reinzugehen, was ja auch immer alles ein bisschen dauert, habe ich das Gefühl. Jedenfalls kommt es dann an und ja, du hast jetzt dein Girafarig gegen Girafarig getauscht. Bitteschön. Ja, ja. Genau. Also mal schauen, ne? Ich werde mal gucken, dass wir eventuell Girafarig jetzt, ich weiß nicht, ob Girafarig in mein Team reinpasst. Ich muss mal gucken und überlegen, ob ich das aktuell mitnehme, ob es dann irgendwann die Attacke lernt, die es braucht und dann das Level-Up macht. Aber ja, an der Stelle, wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt, was jetzt hier an dem Punkt, wir stehen hier gerade auf so einem hohen Leuchtturm, um uns gewaltsam runterzustürzen, was uns hier in dieser Stadt erwarten mag. Nochmal ein kleines Kuriosum zu der Stadt neben Girafarig. Das ist der erste Moment, wo ich random durch die Stadt gelaufen bin und das komplette Spiel mir abgestürzt ist. Und da war ich dann froh, dass wir diesen Tausch gemacht haben, denn das hat meinen Spielstand und meinen Speicherfluss dann halt gewährleistet, ne? Und ich wüsste nicht, wo ich wäre, wenn wir nicht getauscht hätten, ne? Also dann, ne, deswegen nehme ich das dann auch mit diesem Trailer-Kram-Tauschgedöns nicht so sehr übel, weil es mir dann doch über den Weg und diese Hoffnung einer Girafarig-Entwicklung dann doch meinen Spielstand gerettet hat, mehr oder weniger. Aber ja, an der Stelle, wie gesagt, was glaubst du, was wird uns erwarten hier? Ich warte jetzt auf Wasser-Pokémon tatsächlich. Und ansonsten bin ich gespannt, was hier noch passiert und ob vielleicht doch noch ein großes Schiff auftaucht. Mhm. Weil es wäre Platz dafür am Hafen, sag ich mal so. Ja, ja, ja. Wir haben halt einen Hafen mit einem riesengroßen, wie nennt man das, Steg? Ja. Heißt das so? Weiß ich nicht. Hafen. Ein Hafen mit riesig viel Platz für ein mögliches Schiff. Das wäre eine coole Referenz, dann eventuell auf MS Anne etc. Und ja, mal schauen, was uns erwartet. Ich bin gespannt. Und ich würde sagen, wir hören uns dann im nächsten Karmesin und Purpur Tagebuch. Tschüssli. Zwieps.